Eulenspiegel sagt voraus, dass die Versprechungen der besiegten Herren keinen Schuss Pulver wert sein werden. Die Freude der Bauern über ihren Sieg bei Weinsberg war groß. Sie hielten den Krieg schon für gewonnen und schickten sich an, zur Bestellung der Frühjahrssaat nach Hause zu gehen. Bei einer tollen Festlichkeit zwangen sie den Magistrat von Weinsberg, feierlich die 12 Bauernartikel zu unterschreiben und auf 101 Jahre Frieden mit den Bauern zu geloben. Als die Bauern, bevor sie auseinanderliefen, diesen Triumph über die Herren mit 2000 Flintenschüssen feierten, wunderte sich Eulenspiegel darüber, dass sie ihr Pulver für solch einen Schwindel verschossen, und sagte ihnen voraus, dass ihnen dieses Pulver sehr bald fehlen werde. In der Tat rächte es sich an den Bauern, dass sie aus dem Heere liefen, um zu säen. Denn die Herren konnten so ein Herrenheer zusammenbringen und dafür sorgen, dass die Ernte schon im Herbst wieder in die Herrenscheuern ging. Brecht,